fester Boden sein. Obwohl ich selber schwanke. Obwohl ich selber schwanke. Schwere See, mein Herz. Schwere See, mein Herz. Schwere See.